Es spricht euer Diener, der Arzt Javier Palacios Elorio, Roe, Pastor der Gemeinde Quejila, Gozo y Paz, Frieden und Freude, in Tehuacán, Puebla, México. Ihr könnt gerne unsere Website unter www.gozoepaz.mx besuchen. Dort könnt ihr mehr Material für eure geistliche Erbauung in diesen letzten Tagen der Wiederherstellung finden. Das ist der zweite Teil des Themas Dämonische Befreiung. Gelobt sei Adonai, unser Elohim, in dem Beshem Gadol, in den großen Namen Yahshua HaMashiach, wir danken dir vielmals. Amen. Im ersten Teil haben wir gesagt, dass wenn eine Person mit dem Feind einen Pakt geschlossen hat, sollte sie auf diesen Pakt aufgeben. Denn das Verzichten und das Brechen vom Joch sehr wichtig ist. Wenn die Person mit dem Joch weder bricht, noch auf es verzichtet, bleibt sie an Hasatan gewunden. Der Herr tadelt ihn im Namen Yahshua HaMashiach. Wenn eine Person weiß, wer Yahshua ist und das ohne ihn nicht möglich ist, dann verzichtet man vom Joch und die Ketten fallen runter. Selbstverständlich, im Namen Yahshua HaMashiach. Vor 8 Tagen lasen wir in Jesaja Kapitel 58, Vers 6, dass wir die Fessel der Herzlosigkeit losbinden müssen. Eine Fessel der Herzlosigkeit ist der Stolz. In Jesaja Kapitel 20, Vers 1 sagt, weh der prächtigen Krone der Hochmütiger. Also, man muss nicht sagen, ich bin Hochmütiger. Man kann den Krone vom Stolz sehen. Wir gehen jetzt zum Jesaja Kapitel 28, Vers 1. Weh der prächtigen Krone der Trunkenen von Ephraim, der welken Blume ihrer leiblichen Herrlichkeit, die da prangt hoch über dem fetten Tal derer, die vom Wein taumeln. So, wir sollten diesen Krone vom Stolz entfernen. Yahshua HaMashiach soll unser Leben beherrschen. Wenn eine Person kommt und sie von Dämonen besessen ist, sollten wir starke Männer und Dämonen in dem gesegneten Namen Yahshuas HaMashiachs fesseln. Man befiehlt den menschlichen Geist, dass er seine Kontrolle über die Seele nimmt. Danach fangen wir mit der Befreiung an. Man fragt die Person, ob sie einen Pakt mit dem Feind geschlossen hat oder ob sie mit Hexerei oder Zauberei zu tun gehabt hat, um sie aus dem Fessel und Joch zu befreien. Sobald die Person sensibilisiert und bewusst ist, man sagt ihr, bitte, wiederhole nach mir dieses Gebet. Wie gesagt, die Person sollte bewusst sein. Man lehrt die Person, wer Yahshua ist und dass wir ohne ihn nichts machen können. Und durch ihn kann sie wieder frei werden. Danach kann man die Person über die dämonische Befreiung lehren. In diesem zweiten Teil des Predigens werden wir über praktische Sachen reden. So die Person sollte nach uns das Gebet wiederholen. In den großen Namen Yahshua HaMashiachs bereue ich und verzichte auf meine Sünde, meinen Stolz, meine Rebellion, meinen Zorn, meinen Rausch, meine Ungerechtigkeit, meine Sturheit, meinen Ungehorsam, meine Selbstverherrlichung, Selbstabhängigkeit und meine Mangel an Unterwerfung in dem Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, verzichte ich auf dieses Joch und bereue alle meine bösen Taten. Leider gibt es viele Leute, die sich messianische nennen, aber sie sind noch unter dem Joch vom Stolz. Sie sind sehr stolz. Man kann ihre Krone vom Stolz sehen, wie in Jesaja 28, 1 gesagt wird. Liebe Pastoren, im letzten Predigt habe ich gesagt, dass jede Seele, die zu einer Kehila kommt, sollte durch einen Filter durchgehen. Dieser Filter ist die dämonische Befreiung. Falls man macht das nicht, dann wird sich die Kehila, die Gemeinde, mit Dämonen ausfüllen. Lieber Pastor, du hast keine Idee, welche Probleme die Seelen bringen, wenn sie zu einer Kehila kommen. Sie könnten sehr stark von Hasatan gefesselt sein. Wenn du nicht handelst, wirst du später viele Probleme in der Kehila haben. Die Kehila wird nicht wachsen. Sie wird keinen Segen vom Gott empfangen. Sie wird keine Seele gewinnen und sie wird nicht weitergehen. Die Personen sollten auch auf die Angst verzichten. Wir gehen zum ersten Brief von Johannes, Johannan Kapitel 4, Vers 18. Gottes Wort sagt, in der Liebe ist kein Furcht. Im Gegenteil, die Liebe, die ihr Ziel erreicht hat, hat keine Furcht mehr. Denn Furcht hat mit Strafe zu der Mensch, der sich fürchtet, ist im Hinblick auf die Liebe nicht nur Reife gebracht worden. In diesem Text wird Johannes deutlich vom Ruach HaKodesh, vom Heiligen Geist, inspiriert. So wenn eine Person fürchtet, ist im Hinblick auf die Liebe nicht zur Reife gebracht worden. Der erste Teil vom Vers 8 sagt, in der Liebe ist keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe. Welche ist diese vollkommene Liebe? Jeschuas Liebe, die die Furcht austreibt. Also, die Mehrheit der Personen, die zu einer Kehila kommen, kommen mit Furcht. In der Tanach, in der Bibel steht, die Furcht führt zur Strafe. Also, die Person bestraft sich selbst. Sie verletzt sich selbst. Die Furcht bringt Strafe und Folter. Die Furcht erlaubt den Dämonen, einer Person, eine andere Person zu kontrollieren. Das kann die Ehefrau oder der Ehemann sein. Und in diesem Fall, Yahweh handelt nicht. Die Furcht lähmt, so wir sollen die Dämonen im Namen Yahshua HaMashiach vertreiben. Zum Beispiel, wir haben Geschwister, die einen Autounfall hatten. In diesem Fall dringt der Geist der Furcht in die Person ein. Das ist nicht, weil sie besessen ist, sondern weil sie verrückt gemacht wird. Man sagt der Person, du wirst noch einen Unfall haben. Fahre nie wieder Auto und so weiter. Sie werden unterdrückt, so der Geist der Fürst lähmt diese Person. In diesem Fall müssen wir die Befreiung in dem Beshem Gadol Yahshua HaMashiach machen, um den dämonischen Geist zu zerstören. Nur dann flieht der Geist der Furcht. Die Person wiederholt das Gebet nach uns. Vater Yahweh, im Namen Yahshua HaMashiach, ich verzichte und breche mit allen Geistern der Furcht. Ich breche jedes Joch der Sklaverei und heute kommt diese Sklaverei zum Ende. Am Ende des Predigts werde ich mehr Anweisungen geben. Ein anderes Joch ist die Ablehnung. Die Ablehnung versucht, Yahshuas Liebe, Yahwehs Liebe zu blockieren. Die Selbstablehnung oder die Ablehnung nicht nur von sich selbst, sondern die Ablehnung gegen anderen. Wenn eine Person vor dem Spiegel steht, findet sie sich nicht schön. Sie sagt die ganze Zeit, ich bin hässlich, ich bin dick und so weiter. Das ist Selbstablehnung. Durch diese Selbstablehnung wird Elohims Liebe blockiert. Liebe, die Elohim in diese Person vertrauen möchte. Das ist definiert wie ein Hass auf sich selbst. Das sollte gekämpft werden. Sonst wird die Person nicht geistlich wachsen. Wenn eine Person das Vergeben verweigert, gibt es auch eine Selbstbestrafung. Die Dämonen diktieren die Person Sätze wie: Du bist hässlich, du bist für nicht gut und so weiter. Die Person kann in eine Depression fallen und manchmal Selbstmord begehen. In diesem Fall fesselt man Dämonen im Namen Yahshua HaMashiachs. Und sobald die Person bewusst wird, sollte sie alles wiederholen. Abba Kadosh, Vater Yahweh, im Namen Yahshuas breche und verzichte auf die Ablehnung, auf die Selbstbestrafung und auf die Verdammnis. Auf dieser letzte ist es sehr wichtig zu verzichten, da die Person die ganze Zeit in Verdammnis gerät. Ich verzichte auf die Wut, da die Ablehnung führt als Folge zum Zorn. Wegen der Dämonen, die die Person hat, kann sie sich selbst nicht aushalten. Man muss die Dämonen hinauswerfen. Man verzichtet nicht nur auf die Wut, sondern auch auf die Angst, da die Ablehnung fürcht provoziert. Wenn die Person sich selbst ablehnt, wird sie auch die anderen ablehnen. Sie akzeptieren sich nicht. Und als Konsequenz wird vom Joch gefesselt. Man sollte mit diesem Joch brechen und auf die Ablehnung verzichten. In den Namen Yahshua HaMashiach. Die Esgier in der Ablehnung, meinen Liebe, was ich lehre, habe ich als Erfahrung gehabt. Niemand hat mir es erzählt. So wenn man etwas lehren wird, sollte man das erlebt haben. Sonst wäre es reine Theorie und keine Praxis. So die Essgier hat mit der Ablehnung zu tun. Die Essstörung, Anorexie und Appetitmangel haben auch mit der Ablehnung zu tun. Also, die Person lehnt sich ab, weil sie dünn oder dick ist. So die Ablehnung wird die Essgier oder die Anorexie provozieren. Wir haben Personen gelehrt, die diese Art von dämonischen Geistern hatten. Wir haben die Dämonen in dem gesegneten Namen Yahshua HaMashiach rausgeworfen. Jetzt essen die Personen ordentlich. Man verzichtet auch auf die Depression. Ich habe gesagt, dass die Furcht und die Ablehnung führen zur Depression. Man sollte auch auf den Selbstmord und auf die Verzweiflung verzichten. Man wiederholt wieder das Gebet. Zum Beispiel, ich breche mit dem Joch, ich vergebe mich selbst und ich werde mich in Heiligkeit weihen. Im Namen Yahshua HaMashiach. Amen. Das Selbstvergebung ist sehr wichtig. Wenn die Person sagt, ich vergebe mir selbst, es geht nicht, dass die Person egozentrisch ist. Wenn eine Person sich nicht selbst vergibt, bevorzugt sich selbst vor Yahshua HaMashiach. Gewiss, Yahshua HaMashiach vergab alle unsere Sünde. Wir sollten Reue empfinden und eine echte Teshuvah, eine echte Reue vom ganzen Herzen machen. Sehr oft sagen die Leute, Pastor, ich kann mir das nicht selbst vergeben. Ich kann mir nicht vergeben, was ich getan habe. Aber, wer bist du, um dich selbst vor Yahshua HaMashiach zu bevorzugen? Wenn Yahshua dir vergibt, warum kannst du dir nicht vergeben? Es ist wichtig, uns selbst zu vergeben. Wir sollten auch auf den Ärger, auf die Raserei, auf die Gewalt verzichten. Wir gehen zum Philippenses Kapitel 3, Vers 13. Gottes Wort sagt, Brüder, ich für meinen Teil bin nicht der Ansicht, dass ich es bereits ergriffen habe, aber ich tue eines. Ich vergesse, was hinter mir ist, und strebe nach vorn, dem nach, was vor mir liegt. Die Personen, die Ärger, Raserei und Gewalt üben, handeln falsch. Diese drei Eigenschaften verflechten sich manchmal. Die Furcht und die Ablehnung kommen vor, da die Person sich etwas nicht vergeben hat oder weil sie kein Joch mit Hasatan gebrochen hat und der Teufel regiert noch das Leben dieser Person. Wir gehen zum Epheser Kapitel 4, Vers 31. Gottes Wort sagt, tut ab alle Wut, allen Zorn, alle übergroße Anmaßung und Verleumdung und alle Bosheit. Und das ist ein Gebot, ein Mitzwa. Es sind Gebote, die durch den Ruach HaKodesh inspiriert wurden. Also, die Person sollte mit diesem Joch brechen. Die Person sollte sich an den Pastor oder an jemanden der Kehila wenden und sie sollte dieses Gebet wiederholen. Vater Yahweh, im Namen Yahshua HaMashiach, ich möchte vom ganzen Herzen alle Personen vergeben, die mir verletzt haben. Und ich werde um Verzeihung bitten an alle Leute, die ich verletzt habe. Wenn die Person sich nicht mit den Personen versöhnt, die sie verletzt hat, bleibt sie noch gefesselt. Wenn wir eine Person im Namen Yahshua HaMashiach befreien, sollte sie um Vergebung beten, und zwar zu allen Personen, die sie verletzt hat. Aber wenn eine Person sagt, Elohim, Gott hat mir schon vergeben, ich habe ihm um Vergebung gebetet, weil ich diese oder jenige Person verletzt habe. Wenn sie sich weigert, zu den verletzten Personen zu gehen und um Vergebung zu bitten, bleibt sie gefesselt. Ich betone, es ist sehr wichtig, dass die Person um Vergebung bittet. Ich möchte dir was sagen. Ich würde keine Autorität haben, zu lernen, im Radio zu predigen oder damals im Fernseher gepredigt zu haben, wenn ich nicht um Vergebung gebetet hätte. Zuerst musste ich mich mit allen Personen versöhnen, die ich verletzt habe. Also, man kann mich verrückt, religiöser oder irgendwie nennen, aber nicht Heuchler. Personen würden sagen, dieser lehrt das Wort Gottes, sozusagen. Er hat sich mit allen versöhnt. Also, er ist kein Heuchler. Aber solange man nicht um Vergebung bittet, bleibt man ein Heuchler. Das Resultat, diese Person bleibt an Hasatan gefesselt und wird nicht frei. So man sagt der Person, der man helfen möchte, sie sollte folgendes Gebet wiederholen. Vater Yahweh, ich vergebe vom ganzen Herzen allen Personen, die mir wehgetan haben. Und ich werde ihnen um Vergebung bitten. Ich bereue, persiste und breche mit dem Joch, wie Unmut, Wut und Gewalt. In den gesegneten Namen Jesus. Amen. Wir haben sehr oft Personen gelehrt, die ein Glas nehmen und plötzlich werfen sie es oder sie wollen jemanden der Familie angreifen. Sie werden von Dämonen kommandiert. Man sagt, dieser ist verrückt. Wir nehmen ihn zum Psychologe. Aber die Tatsache ist, dass diese Person Dämonen hat und es übertreiben ist. Er sollte auf jeder Art Hexerei und Verzäuberung verzichten. Die Verzäuberung existiert. Man sollte auf jeden Pakt verzichten. Zum Beispiel, die katholische Taufe ist ein Pakt. Die Ehe in irgendwelche Kirche auch. Man sollte auf diese Pakte verzichten, da sie wurden vor den Götzen durchgeführt. Man selbst sollte alles bereuen. Bevor man in Yahshua HaMashiach glaubte, warf man ständig Flüche über andere Personen, auch wenn man keine Hexerei machte. Stell dir mal vor, du bist auf der Straße beim Regen unterwegs. Plötzlich geht ein Auto vorbei und die Person mit ihrem Auto bespritzt dich. Du wusstest noch nicht, wer Yahshua HaMashiach war. So, es ist wahrscheinlich, dass du dich sehr aufgeregt hast und die Person verflucht hast. Wie gesagt, du hattest weder mit der Hexerei noch mit der Zauberei zu tun gehabt. Aber nur mit der Tatsache, ein Schimpfwort, ein ordinäres Gerede, einen Blödsinn, die du gesagt hast, oder dass du dieser Person das Schlimmste gewünscht hast, hast du schon über sie verfluchtet. Also, du solltest dich für alles entschuldigen. Nur dann bricht das Joch. Man sollte auch den körperlichen Missbrauch bereuen. Und ich rede nicht nur von sexueller Missbrauch, sondern alle Art von körperlichen Missbrauch. Unter anderem das Anschreien und Schlagen seine eigenen Kinder. Manchmal schreit die Person auch ihre Angestellten oder andere Personen an. Bei der Befreiung sollte die Person folgendes Gebet sprechen. Ich vergebe der Personen, die mir geistig oder körperlich missbraucht haben und hoffe, dass diese Personen alles bereuen, damit sie sich vor dem eigenen Tod retten. Wir haben viele Geschwister gelehrt, die zu dieser Kongregation kamen. Ich sage keine Namen. Und hier werden keine Namen genannt. Wie gesagt, viele von diesen Geschwistern wurden als Kinder von ihren eigenen Eltern sexuell missbraucht. Und nicht nur einmal, sondern viele Male. Sie wurden mit dem Tod bedroht, wenn sie etwas davon erzählten. Hier gibt es doppelte Flüche. Also, die betroffene Person sollte mit dem Joch brechen. Wenn sie das nicht macht, wird sie die ganze Zeit bei der Lobpreisung weinen. Der Pastor und die Geschwister werden glauben, dass die Person vor Freude weint, da sie neu geboren wurde. Und sie hat alle ihre Sünde bereut. Die Wirklichkeit ist anders. Sie hat ein Qual und sollte mit der Qual im Namen Jesu HaMashiach brechen. Wir gehen zum Vayikra, Levitikus, Kapitel 26, Verse 40 bis 42. Bevor wir lesen, ich möchte betonen, dass es sehr wichtig ist, mit dem Fluch zu brechen, vor allem mit dem Fluch bis zu der vierten Generation. In Exodus 20 sagt, dass ein Fluch bis zu der vierten Generation geht. Also, wenn man nicht mit dem Fluch bis zur vierten Generation bricht, wird die Person von Hasatan gefesselt. So, Levitikus Kapitel 26, Verse 40 bis 42. Gottes Wort sagt, da werden sie bekennen ihre Missetat und ihrer Väter Missetat, dass sie mir untreu gewesen sind und mir zuwider gehandelt haben. Darum habe auch ich ihnen zuwider gehandelt und sie in das Land ihrer Feinde getrieben. Da wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen. Und dann werden sie die Strafe für ihre Missetat abtragen. Und ich werde an meinen Bund mit Jakob gedenken und an meinen Bund mit Isaac und an meinen Bund mit Abraham und werde an das Land gedenken. Also, der ewige Yahweh gibt uns das Zeichen durch Moses, dass man die Missetat der Eltern gestehen soll. Die Mehrheit von uns, die Mehrheit von der Personen, die dieses Audio hören, alle, ohne Ausnahme, ich würde sagen, alle von uns hatten jemanden in der Familie, Oma, Opa, Urgroßmutter und so weiter gehabt, die oder der mit Hexerei oder Zauberei zu tun hatten. Wir gehen zum Exodo 20, damit man weiß, dass es Flüche bis zur vierten Generation gibt. In Shemot, Exodo 20, Verse 3 bis 5, lesen wir. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kinder derer, die mich hassen. Wir gelesen haben, geht die Fluch bis zur vierten Generation. Sie sagen, einer Person. Sie sollte mit dem Fluch bis zur vierten Generation im Namen Yahshua HaMashiach sprechen. Zum Beispiel, wenn jemand schlecht von dem jüdischen Volk redet, verfluchtet man sich. In Bereshit, Genesis, Kapitel 12, Verse 1 bis 3, der Herr sagt, sagt Abraham, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Dieses Kapitel wird ignoriert, und man sagt, dass das jüdische Volk Jesus gekreuzt hat. So wird es gesagt. Man sagt nicht, dass Yahshua selbst sein Leben gab. Yahshua sagte, niemand nimmt mein Leben. Ich gebe es und ich habe die Macht, es wiederzunehmen. In Apostelgeschichte, Kapitel 21, Vers 20, lesen wir. Als sie das hörten, priesen sie Gott. Doch sie sagten auch zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele Tausende von Gläubigen es unter den Judäern gibt. Und sie alle sind Eiferer für die Tora. Als wir sehen, nicht das ganze jüdische Volk hatte mit der Kreuzigung Jahshuas zu tun gehabt. Er musste sterben, damit er seine Braut heiraten konnte. Ich habe schon von diesem Thema gelehrt. Andere Situationen, die wir bis zur vierten Generation brechen sollten, sind alle Art vom Joch, des Blutopfers. Man sagt, Vater Yahweh, in dem Beshem Gadol von Yahshua HaMashiach, ich spreche mit dem Joch, das mit der Blutopferung zu tun hat. Ich spreche mit der Opferung von Menschen oder Tiere, die meine Vorfahren begehen hätten. Und in dem Beshem Gadol von Yahshua HaMashiach breche ich mit Satans und seine Engels Joch von Sklaverei. Zum Beispiel, die Personen, die von Azteken, Zapoteken, Tolteken und so weiter abstammen, sollten mit solcher Praxis brechen, weil alle diese Völker den Göttern Menschen opferten. So es gibt einen Fluch, da die Menschen wurden für Hasatan geopfert. Man muss mit diesem Fluch brechen. Eine andere Art von Befreiung ist, dass Yahshua möchte, dass wir eine gesunde Seele und ein gesundes Denken haben. Wir gehen zum 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7. Gottes Wort sagt, denn Gott gab uns einen Geist, der nicht Furchtsamkeit hervorbringt, sondern Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. Ich werde in einer anderen Predigt vom Thema Selbstbeherrschung reden. Das Thema ist sehr wichtig für die Heiligkeit. Also, Elohim, Gott, hat uns keinen Geist der Weisheit gegeben, sondern einen Geist von Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. Also, der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, möchte dir die Kraft schenken. Aber HaSatan möchte, dass du schwach bleibst. In diesem Fall kann er dein Denken kontrollieren. Das ist sehr heikel und bringt Krankheiten und Unwohlsein. Er möchte dich geschlagen sehen. Er möchte dein Denken kontrollieren. Darüber werde ich noch ein Thema über den New Age bringen. Bitte, passt dir auf. Es ist nicht Elohims Gottes Wille, dass die Leute sich betrinken, Drogen nehmen oder dass sie verloren gehen. Das ist nicht Elohims Gottes Wille. In der New Age, man wird gesagt, dass man an nichts denken sollte. Man sollte sein Denken öffnen und frei von alle Gedanken halten. In diesem Zustand der Person können die Dämonen in das Denken der Person eindringen. Bitte, hört ihr gut zu. Nicht einmal möchte Elohim dein Denken kontrollieren, aber der Teufel will das machen. Er möchte, dass du ihm dienst, aber du wirst Yahshua dienen. Halleluja! Yahshua hat uns freien Wille gegeben. In der Psychologie oder in der Psychiatrie wird man gesagt, man sollte das Denken leer machen, um eine Behandlung durchzuführen. Niemals sollte man das Denken leer machen. Niemals. Sonst dringen die Dämonen ein. Also, wenn der Teufel das Denken der Personen kontrolliert, schlafen die Personen in der Kehila bei einer Predigt ein. Es ist normal, dass wir müde von der Arbeit kommen. Aber es ist nicht normal, dass fast alle Leute während der Predigt einnicken. Also, es sind Geister und irre mich nicht. Geister, die dir in Schlafe bringen wollen, um dir den Segen Gottes Wort zu stehlen, damit du nichts merkst oder verstehst. Als Resultat bleibst du blind. Dankt dem Herr, heute hat das ein Ende. In den mächtigen Namen Yahshua HaMashiach. Man konnte folgendes Gebet sprechen. Im Namen, in den Beschen Gadol von Yahshua HaMashiach, ich bereue, persiste und breche mit dem Joch wie Alkohol, Drogen, Hypnose, Meditation, Transzendental und dass ich mein Denken auf die Dämonen aufgemacht habe. Ich verzichte auf alles mit der Verehrung des Drachens, das ich bewusst oder unbewusst gemacht habe. Ich verzichte auch auf alles, die mit dem New Age zu tun hat, zum Beispiel Tai Chi, Feng Shui, Yoga, Karate, Judo, Taekwondo, Therapie des Duftes. Alle diese Sachen sind satanisch. Man hat eine Person gelehrt, die das Karate treibte. Und als wir die Befreiung im Namen Yahshua HaMashiach durchführten, natürlich, erst hat man die Dämonen gefesselt. So bei der Befreiung wurde der junge Mann von den Dämonen von einer Seite zu den anderen geschoben und gegen die Wand gestoßen. Die Dämonen wollten nicht rauskommen. Dank Yahshua HaMashiach kamen sie raus. Unser Herr ist stark und allmächtig. Die Kraft, die der Teufel einer Person gibt, ist trügerisch. Wie kann man eine große Menge Bretter brechen? Das ist unmöglich. Aber der Karate-Lehrer lehrt im Unterricht, dass die Schüler bestimmte Namen aussprechen. Dadurch werden die Dämonen gerufen. Und nur dann wird man in der Lage sein, die Bretter zu brechen. Aber es sind nicht die Personen, die Bretter brechen, sondern die Dämonen. Wenn eine Person die Bretter brechen würde, würde sie sich die Hand brechen. Bruder und Schwester, ich sage es, da ich Chirurg bin, die Hand an dieser Stelle ist sehr zerbrechlich und schwach. Es ist einfach unmöglich, Bretter oder Backsteine zu brechen. Die Dämonen machen es in einem Augenblick, sobald die Person die Bretter oder Backsteine berührt. Die Person glaubt, dass sie es war. Es ist schrecklich. Jetzt ein anderes Beispiel. Wenn ein Kind eine Magenverstimmung hat, wird es auf den Bauch umgedreht und man fängt an dem Bauch des Kindes zu massieren. Diese Handlung hat eine Bedeutung. Es geht um eine Schlange zu entwirren. Sie hat einen Namen, den ich nicht erwähnen werde. Alles hat einen satanischen Hintergrund und man weiß von nichts. Man sollte auch auf den Raub, die Lüge und auf das Selbstmitleid verzichten. Und wie vorher, man sagte der Person, dass sie mit dem Joch in dem gesegneten Namen Yahshua HaMashiach sprechen sollte. Sie sollte alles freiwillig sprechen. Ewiger Vater Yahweh, ich entscheide mich für dein Wort, die Torah und deine Anweisungen, damit Hasatan sie mir nicht wegnimmt. Ich möchte dich lieben, Yahweh. Ich möchte dich dienen. Vielen Dank im Namen Yahshuas. Gelobt sei der Herr. Also, meinen Lieben, die Befreiung ist vielfältig. Ein anderes Joch ist die Hexerei. Ich möchte, dass wir zum Hezekiel Kapitel 13, Vers 20 gehen. Alles, worüber ich geredet habe, existiert. Alles ist real. So, Hezekiel 13, Vers 20 sagt, Darum spricht Gott der Herr. Siehe, ich will über eure magische Binden kommen, mit denen ihr die Seelen fangt, und will sie von euren Armen reißen und die Seelen, die ihr gefangen habt, befreien. Gottes Wort redet über das Reißen von magischen Binden. Meinen Lieben, das existiert und man sollte darauf mit lauter und klarer Stimme verzichten. Noch ein Gebet, Vater Yahweh, in den großen Namen Yahshua HaMashiach, ich bereue alle meine Sünde, die Geister der Hexerei Anlass in mein Leben gaben, reinzukommen. Ich bereue es, verzichte darauf und ich bereue mit dem Joch in dem Beschen Gadol von Yahshua HaMashiach. Es gibt Gesellschaftsspiele, in denen man glaubt, dass man selbst Sachen mit dem Denken bewegen kann. Die Realität ist, dass eine Person es nicht machen kann, aber die Dämonen machen es. Eines Tages wollte eine Person bei ihr zu Hause über das Wort Gottes gelehrt zu werden. Als ich zu ihr ankam, sagte sie mir, schauen Sie mal, Herr Doktor, ich habe so viel Macht, dass ich diesen Hebel bewegen kann. So ich habe Dämonen im Namen Yahshua HaMashiach gefesselt und ich sagte ihr, sie sind nicht es, es sind die Dämonen, die den Hebel bewegen. Sie wollen, dass sie glauben, dass sie Macht haben. Leider haben sie keine Macht. Was sie machen können, ist, dass sie alles bereuen und sich Yahshua HaMashiach widmen. Solche Ereignisse sehen wir sehr oft. Personen, die mit dem Denken Gestände bewegen. Ich wiederhole, es ist alles von den Dämonen gemacht. Eine Person sollte auch auf die hypnotische Trance Medium in der spiritischen Tempel oder inklusive im eigenen Haus und auf die Astrologie verzichten. Man sollte nicht Astrologie mit Astronomie verwechseln. Astronomie ist die Wissenschaft von den Himmelskörpern. Dort gibt es nichts Böses. Auf die Astrologie sollte man verzichten und auch auf die Vorhersage der Zukunft, Wahrsagung, das Lesen von Kaffee, Tee, auf das Pendel, das von Dämonen bewegt wird. Ich nenne weiter auf die Horoskopen, Tarot, Kartenspiele, das Lesen von Handfläche, das dritte Auge, das alles sieht, Hinduismus, übersinnlich, Wahrnehmung, seelischer Psychis, Parapsychologie, Levitation, Totenfragen und auf den Betrug von schwarze, rote, weiße und grüne Magie. Vor weniger Zeit habe ich einen Mann das Wort Gottes gelehrt. Er sagte mir, Herr Arzt, ich mache keine schwarze Magie, ich mache nur grüne Magie. Ich habe ihm gesagt, dass alles gleich ist. Magie ist Magie. Man sollte wirklich auf alles verzichten. Und vor allem auf die Verträge, die man mit dem Teufel geschlossen hat. Es gibt auch einheimische Rituale, in denen Weihrauch für andere Götter verbrannt wird und nicht für Elohim Yahweh. Rituale werden auf der ganzen Welt gemacht. Hier in Tehuacán Puebla gab es ein Ritual, das Schlachten für die Dämonen. So alles ist rein Satanismus. Wir sollten mit dem Fluch, Gesang oder Invokationen brechen, damit man wirklich frei sein kann. Bei uns in der Kehila werden alle hebräische Loblieder, die man singt, geprüft. Ich prüfe, ob der Text, Übersetzung und die Bedeutung richtig sind. Nur dann können wir die Loblieder für den Herrn singen. Man kann keine Loblieder singen, die man nicht versteht, und deswegen sollten wir vorsichtig sein. Der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, rüstet uns auch aus. Vor zwei Tagen habe ich gesagt, dass wir durch die Gabe des Ruach HaKodesh zwischen Böse und Gutes unterscheiden können. Es gibt auch Speichelpakte, Blutpakte und Wortpakte, die man mit dem Teufel und seinen Engeln schließt. Man sollte mit allen diesen Pakt brechen. Ich erinnere mich an den Fall eines Mädchens, das von Dämonen besessen war. Ich habe das Mädchen über das Wort Gottes gelehrt. Und als wir mit dem Bruch des Paktes anfangen wollten, äußern sich die Dämonen, die ich vorher gefesselt habe. Das Mädchen hatte einen Blutpakt gemacht. Das Mädchen und die Freundin gingen zum Friedhof und dort schlossen sie den Blutpakt für die Ewigkeit im Namen Satans. So das Mädchen musste mit diesem Pakt brechen. Man verzichtet auch auf den Quarzkristall von jeder Art. Dieses Thema ist sehr breit. Ich möchte nur sagen, dass man denkt, dass der Quarz Macht hat. Das Thema werde ich ein anderes Mal unter dem Namen The New Age geben. Also, die Person sollte mit diesem Fluch brechen und auf alles im Namen Yahshua HaMashiach verzichten. Auch das Heilen durch Zweigen, Eier, Feuer, der Sprung in das Formchen eines Sterns mit 5 Spitzen. Alles gehört zu satanischen Bräuche oder Pakte. Man verzichtet auch auf die extrakorporale Erfahrung, geistliche Führung und auf erfundene Freunde. Es ist wichtig, das zu machen. Jetzt, wenn eine Person kommt und sagt, ich habe die Dämonen in den gesegneten Namen Yahshua HaMashiach gefesselt. Ich löse mich von meinem Körper und ich kann das Dach meines Hauses und in das Jenseits sehen. Ich erkenne das Stadtviertel. Ich bin in eine Stadt und ins Ausland gegangen. Das ist eine Teufelslüge. Bitte, hört ihr gut zu. Der Geist gehört Elohim, Gott, egal ob eine Person erlöst oder nicht ist. In Kohelet, Prediger 12, sagt, dass der Geist kehrt zum Hashem Yahweh zurück. Die Seele wird erlöst. Sie kann sich selbst nicht ablösen, da in ihr der Mittelpunkt der Emotionen sich findet. Der Geist auch nicht. Der Körper ist das Fleisch, so wenn eine Person eine astrologische Reise macht, sind es die Dämonen, die der Person sagen, wie ihr Dach, den Hausblock, das Stadtviertel und andere Länder aussehen. Also, wenn man behauptet, dass der Geist, die Seele oder der Körper sich ablösen, das ist nur eine satanische Lüge. Ich habe Hexen gelehrt und ich habe ihnen gesagt, dass es keine Stelle in der Bibel gibt, dass der Geist, die Seele oder der Körper sich ablösen. So, Sie können nicht behaupten, dass solche Humbug möglich ist oder wäre. So, die Person muss darauf verzichten. Zu den erfundenen Freunden kommt es bei Kindern sehr häufig vor. So, man sollte zur Familie gehen und die Befreiung durchführen. Wir müssen den Schmutz, der im Haus ist, hinauswerfen. Und mit jedem satanischen Joch im Namen Yahshua HaMashiach brechen. Man sollte auch auf die Sprechstunde mit Medizinmännern, Zauberern und Hexen, Lehre von Dämonen, wie alle Religionen oder Sekten, verzichten. Alle diese Doktrinen haben nicht mit Yahwehs Torah zu tun. Ihr habt gut gehört, alle Religionen und Sekten, die nicht mit Yahwehs Torah zu tun haben. Wir sollten darauf verzichten, da eine Lehre von Dämonen ist. Man sollte auch auf die Reinkarnation verzichten. Von diesem Thema werde ich auch in das Thema The New Age reden. Ich möchte euch etwas mitteilen. Viele haben schon angefangen, ihre hebräische Wurzel zu entdecken. Aber statt Yahwehs Torah zu folgen, sie folgen die Kabbala. In der Kabbala glaubt man in die Reinkarnation. Und das ist satanisch. Deswegen sollte man auf die Reinkarnation und Amulette verzichten. Und wenn eine Person Kabbalist war, sollte sie auch auf die Kabbala verzichten. Alle, die von der Kabbala kennen und wie der Umgang ist, sollten sie mit jedem Sefirot und mit jedem Bereich der Kabbala brechen, weil die Eigenschaften Elohim, Gottes, sind anderes, als wie die Kabbalisten sie schildern oder wie sie ihre Meinung darüber äußern. Man sollte mit jedem Joch und jeder Art, bekannt oder unbekannt, von Satanismus brechen und darauf verzichten. Die Dämonen sind auch hinter jedem Pakt von Verzauberung, Zauber, Voodoo und so weiter. Man sollte auch auf dem Joch von Götzenbilder, falsche Götter von den Azteken, Zapoteken und Pharaonen verzichten. Erinnere dich daran, dass der Pharao der Drache nach der Bibel war. Manchmal geht man zu den Pyramiden, nach Monte Alban, Teotihuacan oder nach Ägypten und man bringt Souvenirs. Man wird durch diese Souvenirs verflucht, da sie eine satanische Bedeutung haben. Deswegen hat man im Leben weltweit keinen Erfolg. Man sollte mit allen diesen Sachen brechen, um Segen zu erhalten. Wir gehen zum Deuteronomio, Devarim, Kapitel 7, Verse 25 und 26. Gottes Wort sagt, die Bilder ihrer Götter sollst du mit Feuer verbrennen und sollst nicht begehren das Silber oder Gold, das daran ist, oder es zu dir nehmen, damit du dich nicht darin verstrickst. Denn das ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. Darum sollst du solchen Gräuel nicht in dein Haus bringen, damit du nicht den Bann verfällst, wie jene, sondern du sollst Ekel und Abscheue davor haben. Denn es steht unter dem Bann. Also, man soll mit diesem Gräuel durch das Gebet und auch in der Tat brechen, da Elohim, Gott, so es vorschreibt, und wir sollen ihm gehorchen. Wir sollten auch die Bilder der Sonne und des Mondes mit Feuer verbrennen, da sie von Hexen für die Hexerei benutzt werden. Auch die Froschfiguren. Die Frösche wurden zu einer Froschplage in Ägypten. Nach der Bibel ist der Frosch ein schmutziges Tier und vom den Geist des Drachens wird das Tier, der falsche Prophet und drei Geister in Form wie Frosch rauskommen. Sie werden die Schlacht von Armageddon aufhetzen. Das finden wir in Gitzgalut, Apokalypsis. Man sollte auch auf die Pornografie in Bilder, Videos, Bücher und Zeitschriften verzichten. Das ist eine schreckliche Sünde. Auch auf jeder Art von Esoterik, UFOs und paranormalen Phänomenen. Das ist auch Satanismus. Man berichtet ständig von UFOs und Bilder von UFOs werden veröffentlicht. Sie sind reine Dämonen, die von der vierdimensional zu der dreidimensional Dimensionen gehen. In Bezug auf unsere Ernährung, man sollte gesundes Essen zu sich nehmen. Viele Leute ernähren sich falsch oder sie essen, was in der Tora nicht erlaubt ist. Man sagt bewusst folgendes Gebet. Ich werde mich gesund ernähren. Ich werde essen, was du, Elohim, in deiner Tora erlaubst. Wir gehen zum Deuteronomio, Kapitel 14, wo wir über das verbotene Essen lesen können. Das gleiche finden wir in Levitikus. So, Deuteronomio, Kapitel 14, Vers 3. Gottes Wort sagt, du sollst nicht essen, was dem Herrn ein Gräuel ist. Auf den nächsten Versen können wir lesen, welche Nahrung wir essen dürfen. Und welche nicht. Eine Person soll neu geboren werden und die Tora hören und gehorchen. Es zählt nicht, wenn man seine eigene Entscheidung trifft. Wir gehen zum Jesaja, Kapitel 44, Vers 18. Gottes Wort sagt, sie wissen nicht und verstehen nichts, denn sie sind verblendet, dass ihre Augen nicht sehen und ihre Herzen nicht merken können. So wenn eine Person die Torah nicht möchte und Hashem Yahweh nicht folgt, dann es ist, weil ihre Augen nicht sehen und ihr Herz nicht merken kann. Man ist blind und kann die Realität nicht unterscheiden. Meine Lieben, zu unserem Wohl sollen wir die Torah Yahwehs folgen. Nur so werden wir den Sieg dank Yahshua HaMashiach bekommen. Wenn jemand dem Herrn folgen möchte, kann er oder sie dieses Gebet sprechen. Ewiger Vater, im Namen Yahshua HaMashiach, ich werde mich gesund ernähren. Ich werde essen, was du in deiner Torah erlaubst. Ich danke dir, Yahshua, dass du meine Auge und Herz aufgemacht hast. Ich mache, was du in deiner Torah von mir verlangst. Ich werde mein Leben nicht mehr regieren, sondern ich möchte, dass du mein Leben leitest. Gesegneten Yahshua HaMashiach. Solange man sich nicht dem Herrn unterwirft, wird man weder den Schabbat noch die Festtage Elohims verstehen. Ich wiederhole, solange man sich nicht dem Herrn unterwirft, wird man weder den Schabbat noch die Festtage Elohims verstehen. Wie gesagt, solange die Person sich nicht dem Herrn unterwirft, wird sie von der Autorität des Menschen oder Hasatans regiert. So alle, die die Augen offen und ein bereites Herz haben, halten sie den Schabbat und Elohim-Festtage ein und alles, was er von der Person verlangt. Jetzt gehen wir zurück zu der Befreiung einer Person. Wenn wir glauben, dass wir fast am Ende der Befreiung einer Person sind, fragen wir nochmal die Person, ob sie noch irgendwelches Joch hat. Wir sollten keine Angst haben, da die starken Männer und Dämonen im Namen Yahshua HaMashiach gefesselt wurden. Ich werde euch ein Beispiel nennen. Eines Tages, als ich eine Person lehrte, die Hexe war, hörte ich in meinem Geist, dass man ihr Knochen eines Toten zum Essen gab und dass sie in einem Pakt mit dem Teufel geschlossen wurde. Gesegnet sei Yahshua HaMashiach. Ich möchte sagen, dass der Ruach HaKodesh rüstete mir mit den Gaben aus, um zu wissen, was mit dieser Person los war. Als ich alles erwähnte und dass diese Person auf die Pakte verzichten sollte, machten sich die Dämonen sichtbar. Es waren die Dämonen, die im Namen Yahshua HaMashiach gefesselt worden waren. So sie könnten der Person nicht wehtun. Erinnere dich, starke Männer zu fesseln gemäß Matthäus Kapitel 12, Vers 29, damit die Person nicht körperlich misshandelt werde. Aber wenn man einige Sachen erwähnt, können sich die Dämonen sichtbar machen. Das bedeutet, dass sie nicht gefesselt worden waren. Wir sollten niemals vergessen, die Dämonen im Namen Yahshuas fesseln. Nun, bei der Befreiung fragt man die Person weiter, wie sie mit dem Joch bricht. Am Anfang des Themas habe ich von der Abtreibung geredet. Ich habe gesagt, dass die Abtreibung eine schreckliche Fessel ist. Wenn eine Person sagt, es gibt kein Joch oder Fessel mehr, worüber ich sprechen soll, aber ich spüre, dass es noch etwas gibt, da man die Taufe, die Tevila des Ruach HaKodesh hat. Yahweh diktiert uns, dass diese Person nicht alles gesagt hat. Der Ruach HaKodesh sagt uns Abtreibung Hasla. Das heißt, die Person sollte mit dem Joch der Abtreibung brechen. Die Person sagt nochmal, ich habe nicht abgetrieben. Ich sage ihr, dass sie eine Abtreibung hatte und dass das eine Behauptung ist. Die Person bestätigt die Abtreibung und fängt sie an zu weinen. Sie soll mit diesem Joch brechen, da es ein Geist vom Tod ist. Das Joch gibt den Dämonen Legalität im Leben einer Person. Nachdem die Person mit dem Joch gebrochen hat, fragt man nochmal, ob es noch ein Joch gibt. Wenn es keine mehr gibt, dann können wir mit der Befreiung enden. Die Person erhebt die Autorität und der Pastor spricht das Gebet. Vater Yahweh, im Namen Yahshua HaMashiach, ich fessel die Dämonen und sie bleiben so. Durch die Autorität, die du mir gegeben hast, ich habe alle starken Männer mit allen derer Dämonen gefesselt und ich werfe sie in den Beshen Gadol, in den großen Namen Yahshua HaMashiachs hinaus. Sie gehen von dieser Person weg und sie lassen sie los. Das ist ein Befehl. Man bittet die Dämonen nicht. Und die Namen der Dämonen werden nie genannt. Wir haben kein Interesse zu wissen, welche Dämonen es sind. Sie sollen im Namen Yahshua HaMashiachs verschwinden. Sofort beten wir und salben die Person mit Öl. Man bedankt sich beim den ewigen Herr Yahweh für die Befreiung. Man geht auch zu der Person, um eine Befreiung der Wohnung zu machen. Man salbt Türe, Fenster und Wände. Es gibt in der Bibel viele Stellen, wo Yahweh uns gestattet, mit Öl zu salben. Man salbt nicht nur Personen, sondern auch Orte für Yahweh. Ich werde dir ein Beispiel geben. Wir gehen zum Bereshit, Genesis, Kapitel 28, Vers 18. Gottes Wort sagt, und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinem Häupten gelegt hatte, und richtete auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf. Also, du darfst auch mit Öl salben. Ich möchte klar machen, dass das Öl nicht gesegnet ist, sondern es ist gewidmet. Ich erwähne es, da wir in der Kehila neue Seelen haben. Und ihr liebe Pastoren, die diese Aufnahme hört, solltet ihr wissen, dass die neuen Seelen von der Welt und ihrer Konkupiszenz kommen. Sie kommen aus der traditionellen Religion oder von irgendwelcher Sekte und sie glauben, dass das Öl gesegnet ist. Das existiert nicht. Das ist eine Täuschung. Das Öl wird gewidmet. Man tut kaltgepressten Olivenöl in eine kleine Flasche und es wird mit einem Tropf benutzt. Man kann ein Gebet sprechen, um das Öl zu widmen. Lecherli in Hebräisch. Vater Yahweh, ich widme dieses Öl in den Beshen Gadol Yahshua HaMashiach, damit ich die Kranken, meine Geschwister der Kehila, ihre Häuser oder Arbeitsplätze salbe. In Genesis, Bereshit Kapitel 28, Vers 18 sagt, und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf. Also, das Salben ist biblisch. Man salbt, um etwas für Yahweh zu reklamieren. Man lädt die Person in die Kehila ein, damit sie geistlich wachsen kann. Wenn eine Person frei ist, hilft sie anderen, die Freiheit in den gesegneten Namen Yahshua HaMashiach zu erreichen. Das ist real. Viele Personen, die zu uns kommen, waren von Dämonen besessen oder unterdrückt. Jetzt sind sie Geschwister, messianisch in Yahshua HaMashiach. Wir haben diese Leute die dämonische Befreiung gelehrt. Ich habe schon vorher erklärt, wie man eine Person von Dämonen im Namen Yahshua HaMashiach befreit. Danach wachsen sie weiter geistlich. Ständig kommen neue Personen zur Kehila. Sie wächst weiter für die Herrlichkeit Yahshuas. Diese neuen Personen helfen mir, da das Ministerium groß ist. Sie führen den großen Auftrag aus, den Yahshua HaMashiach seiner Kehila anvertraut hat. Und zwar Dämonen hinauswerfen, damit viele Personen gesund werden. Es ist wichtig, zu verstehen, wie man Dämonen fesselt. Man soll sie immer in den gesegneten Namen Jesuas Hamashiachs fesseln. Und ich wiederhole, man sollte nicht sagen, schmutziger Teufel, ich fessel dich, da man solche Sätze nicht in der Bibel findet. Sonst wird es der Person schlechter gehen. Und die Dämonen werden sich mehr und mehr in die Person äußern. Ich frage, wenn jemand neu in der Kehila ist und nach dieser Lehre noch Fragen und Zweifel hat, empfehle ich dich, dass du die beiden Audios mehr als 20 Mal hörst. Bitte, macht eine Liste von den Problemen, die du noch hast. Danach kannst du zu mir ins Büro kommen, um mit dem Joch, Ketten und Fessel zu brechen, wie die Tora es verlangt. Lieber Pastor, Bruder oder liebe Schwester in Yeshua HaMashiach oder diejenigen, die diese Audios hören, ihr könnt die Audios runterladen, kopieren und sie weiterschenken. Es ist wichtig, dass anderen auch die Freiheit in Yeshua erhalten. Vergessen nicht, dass die Information auf dieser Seite darf nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden. Ihr könnt unsere Webseite unter www.gozoepsilontaz.mx besuchen. Ich wiederhole, www.gozoepsilontaz.mx. Yahweh segne, beschütze und bewahre uns. Ich werde eine Nachschrift machen. Die ganze Liste, die ich im Thema erwähnt habe, ist kurz im Vergleich mit den großen Sünden. Die Mehrheit der Prostituierten sind satanische Hexen, die für den Teufel arbeiten. Die Absicht des Teufels ist, alle Personen in Verdammnis zu führen. Also, seit einiger Zeit kommen zur Kehila viele Jugendliche, die mit dem Feind einen Pakt geschlossen haben. Sie suchen unsere Hilfe. Ich erinnere mich an einen Fall von einem jungen Mann, der ein guter Christ war. Ich sage gut, da er Gottesfurcht hatte, auch wenn er die Tora nicht folgte. Er hatte noch nicht die Augen und das Herz offen, so er konnte nicht die Versuchung widerstehen. Der Teufel verführte ihn und er hat Geschlechtsverkehr mit einer Prostitut gehabt. In der Nacht beim Schlafen spürte er, dass viele Schlangen unter das Betttuch sich bewegten. Die Dämonen besaßen ihn sofort. Erinnert euch, dass ich in das erste Thema gesagt habe, dass die Dämonen keine Fähigkeit haben, zwei Körper gleichzeitig anzugreifen. Aber doch, wenn zwei Körper eins werden. So, wenn zwei Menschen Geschlechtsverkehr haben, gehen die Dämonen von einem Körper zu den anderen. So wie ich euch gesagt habe, dass die Liste vom Joch sehr kurz ist, im Vergleich mit der Lehre der Welt. Zum Beispiel, es gibt viele Gesellschaftsspiele, Schach, Lotterie und so weiter. Alle diese Spiele sind satanisch. Ihr werdet sagen, dass ich übertreibe. Ihr könnt denken, was ihr wollt, aber ich sage alles nach Erfahrung. Viele Leute haben mit dem Feind einen Pakt durch harmlose Spiele geschlossen. Es gibt auch die berühmten Spielautomaten und Spielmaschinen, worauf die Kinder springen. Und durch das Springen wird ein Stern mit 5 Spitzen gemacht. Einmal hat man ein Mädchen zu meiner Praxis gebracht, das von Dämonen durch diese Spielmaschine besessen wurde. Ich habe Dämonen im Namen Yahshua HaMashiachs gefesselt. Leider wollte das Mädchen nicht befreit werden. Auch ihre Eltern, die Katholiken waren, haben sich geweigert, dass ich die Befreiung mache. Und glücklicherweise enden solche Fälle auf eine katastrophale Art. Die Fälle, die wir gesehen haben, sind viel und unterschiedlich. Wir müssen sofort handeln, da die Zeit sehr kurz ist. Alle, die Kadosh, heilig sind, die Gott fürchten, werden von den Ruach HaKodesh ausgerüstet. Lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Pastor, wenn du Elohim fürchtest, Jahwe wird dich ausrüsten, damit alle Befreiungen, die du machst, vollständig werden. Jahwe segne, beschütze und bewahre uns. Shalom Ubraho, Friede und Segen. Amen.